Kreisliga und Kaviar. Großer Fußball im kleinen Rahmen. Der Fußball-Podcast der KSG Wünstadt. Ich fahre jetzt in den Lidl, ab dann bin ich verfügbar. Das, meine lieben Potties, war Jens Kipper vorhin in unserer Gruppe, als wir uns nochmal abgestimmt haben bezüglich des Termins. Und wir sind froh, dass du heute hier bist, Jens. Grüß dich! Sebastian, ich grüße dich auch. Was ein sensationeller Aufhänger. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, herzlich willkommen zurück aus unserer Winterpause, die wir ja nie angekündigt haben im Podcast, aber sie war ja da. Wir waren ja gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr als Podcast vertreten. Das ist richtig, das kannst du ja jetzt auch machen oder hast es ja eben gemacht. Ich habe mich an den ganz Großen der Podcast-Szene orientiert, also nach uns gibt es ja so ein paar andere noch und die haben auch immer so ein Zitat am Anfang, fand ich schön und charmant und dachte mir, ich baue das mal ein, so als lockerer Einstieg. Super, meinst du den Elf-Freunde-Podcast? Nee, gemischtes Hack. Ach so, weil der Elf-Freunde-Podcast ist der einzige Fußball-Podcast, der uns irgendwie das Wasser reichen kann. Da können jetzt hier Phil Hofmeister und Dirk Schmidt auch machen, was sie wollen. Das ist eine billige Kopie von unserem Podcast. Wir sind die Legenden. Aber sind wir denn überhaupt Fußball-Podcast? Wir sind ein Kultur-Podcast. Gesellschaftskritischer Kultur-Podcast. Das ist super. Aber das Wichtigste ist, mal unsere lieben Potties, wir sind natürlich nicht alleine hier. Das ist das Allerwichtigste. Und wir haben keinen Geringeren hier mitgebracht als das Bönstädter Taschenmesser, um die Analogie zum Schweizer Taschenmesser sehr gut zu bekommen. Wir haben dich heute hier. Herzlich willkommen. Stopp, darfst du gleich sagen, ich habe auch einen vorbereitet. Ich hätte gesagt, im Duden steht unter 1000 Sasser sein Name. Das ist Wahnsinn. Und jetzt, warte mal. Herzlich willkommen, Jan Frische. Ja, Männer, schönen guten Tag. Ich bin froh, dass unsere Kalender das zugelassen haben, dass wir uns heute hier sehen können. Danke für die Vorschusslorbeeren gerade. Ich bin ja fast errötet. Also ich bin froh, dass es hier nur ein Podcast ist und kein Vlog, wie man so schön sagt. Ja, du weißt ja, wo du Vlog sehen kannst. Ja. Onlyfans, aber da sind wir ja quasi nur gegen Bezahlung. Lange und ich. Erste Aufgabe für dich. Ich habe hier mir so eine kleine Liste aufgeschrieben. Du darfst dich mal korrigieren, ob das alles stimmt. Weil wir haben ja gerade jetzt hier viel erzählt. Allzweckwaffe, 1000 Sasser und, und. Also, du warst Spieler der KSG. Das ist richtig, ja. Du bist im Fanclub. Das ist auch richtig, ja. Du bist im Faschingsverein. Warst da beim Männerballett oder bist noch im Männerballett? Das ist auch richtig. Machst Musik oder DJ, sonst was? Das ist auch richtig. Und warst sogar mal erster Vorsitzender. Von was? Vom Faschingsverein? Das ist nicht ganz richtig. Ich war stellvertretender Abteilungsleiter und bin jetzt erster Vorsitzender des Gesamtvereins. Aha. Denn, um mal auch ihr Kulturpodcast, habt ihr gesagt, noch ein bisschen hier in die Bönstädter Kulturlandschaft einzudringen, was ja ganz viele nicht wissen oder vergessen haben vielleicht. Der Karnevalsverein ist ja kein eigenständiger Karnevalsverein hier in Bönstadt, denn er heißt KGSB und deswegen löse ich das auch mal auf. Das ist die Karnevalsabteilung der Germania Sängerlust Bönstadt, denn ganz witzigerweise, Fun Fact, dass das auch hier reinpasst, früher war die Karnevalsabteilung bei der KSG angegliedert. Kein Scherz, ist wirklich so. Könnt ihr überprüfen. Das ist interessant. Ja. Zum ersten Mal, dass wir was lernen hier. Das erklärt so manchen Sonntag. Ja. Also, jetzt ist es klar. Und ist dann aber zum Gesangverein gewechselt und deswegen KGSB. Und wie gesagt, deswegen bin ich nicht mehr stellvertretender Abteilungsleiter der Karnevalsabteilung, sondern ich bin jetzt erster Vorsitzender der Germania Sängerlust Bönstadt e.V. Okay. Ich bin aber auch noch nicht fertig hier mit meiner Auflistung. Dann bist du. Das gehört ja dann in dem Sinne dazu beim Chor bzw. Chorleiter. Ist korrekt. Nein, ich korrigiere. Oh, jetzt. Ich habe auch recherchiert. Sechsfacher Chorleiter. Das ist natürlich fünfmal besser. Kann sein, dass du eben statt jetzt nur einmal erzählst, aber es zweimal aufgeführt. Das ist richtig, ja, das stimmt. Ja. Ach, ja, ich korrigiere dich ja. Nee, ich glaube, der Lange hat einfach nur baff, dass du dich so gut vorbereitet hast. Ja, das ist Wahnsinn. Ich auch. Dann habe ich hier noch stehen. Band, du hast eine oder mehrere Bands. Auch das ist korrekt, ja. Und du bist noch bei der SPD. Auch das ist korrekt. Also, das sind ja so viele Dinge, da freuen wir uns umso mehr, dass du Zeit gefunden hast hier für unseren Podcast. Also, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe noch drei weitere, also ergänzende, und da zitiere ich von deiner Homepage, Aufgaben. Der hat eine Homepage? Die, ja, aber was für eine? Ich habe das alles so gewusst, weil ich auch... Meine Quelle ist Freundschaft. Ja, und ich habe halt recherchiert, weil ich wusste, dann lange macht es wieder nicht richtig. Ja, das ist richtig. Ja. Dirigent, Komponist und... was habe ich denn vergessen? Nicola, da habe ich... Arrangeur. Arrangeur, das war's. Das habe ich gleich aufgeschrieben, weil ich nicht wusste, wie man spricht. So, ja. Tja. Jetzt haben wir das auch geklärt. Arrangeur. Also jetzt haben wir aber auch alles. Wirklich. Jetzt haben wir wirklich... Nein, er ist ja noch Unternehmer. Hat er noch eine Laufschule? Da wäre ich später noch zugekommen, aber ja, stimmt, völlig richtig. Komm mal später CEO der Laufschule, ja. Ja, kann man ja so sagen. So, jetzt wissen wir ja fast alles, da haben wir ja deine, oder waren das jetzt die versteckten? Nö, das war erstmal nur der Anfang und wir können auf jeden Fall schon mal sagen, wir werden jeglichen Zeit in den Rahmen sprengen. Aber ja. Es ist auch schön so, weil es ist ja die erste Folge, hast du gesagt, Jens, nach der Winterpause, die wir selber jetzt nicht so wirklich geplant haben, aber auch wir brauchen ja immer mal Abstand von der KSG. Neues Jahr, neues Glück. Frohes Neues an der Stelle auch, liebe Potties. Wir schreiben das Jahr 2026. Wir haben auch noch ein paar weitere Neuigkeiten oder Neuerungen dabei. Das erste ist unser neues Mikro. Muss man mal erwähnt haben. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gehört. Jan, du bist der Experte im Tontechnikbereich. Was sagst du hier zu dem Gerät? Prinzipiell gut. Wenn man es bedienen kann, ist... ist das gut? ja, nein, sollte auf jeden Fall qualitätssteigernd werden. Also, die Tonqualität passt sich also dann dem Inhalt an. Oh, den Kopf nochmal gekriegt, ja. Und da muss ich auch nochmal sagen, ich habe nämlich den Jan vorhin gesteckt, ich habe das neue Mikro direkt mal fallen lassen. Deswegen hoffen wir, dass die Aufnahme trotzdem in Ordnung ist. Aber doch, das spricht ja fürs Mikrofon. Scheint ja noch zu gehen. So also. Sieht's aus. Man muss ja auch richtig auf Herz und Niere testen. Absolut. Niere hatten wir ja. Machen wir erstmal. Ah, du willst erst trinken und dann super sein. Ja, mein Mund ist trocken wie die Hölle. Ja, meine auch. Du bist ja, wir reden ja auch, das ist der längste, historisch längste Anfang aller Zeiten. Ja. Außerdem habe ich mir so ein lecker Bier aussuchen dürfen müssen. Für jeden. Ja, komm, dann machen wir mal hier. Achtung. Losche Beer Tasting. Besser eigentlich als das Original fast, wenn du das machst. Das solltest es immer machen. Stimmt. Jan, so, was hast du dir aussuchen dürfen müssen? Hier, ganz leckeres Weißbierpilz, weil ich bin ja gar nicht so der Weißbiertrinker, deswegen dachte ich, dann mischt man es mit Pilz und dann könnte es bestimmt gut funktionieren. Weil, steht ja auch drauf, ist ja Symbiose von Pilz und Hefeweizen. Also busy, spritzig, herb, unharmonisch, weich, also busy wie ich selbst. Ja, und deswegen habe ich gedacht, das passt super, weil man nennt es nämlich auch unter Freunden Weipi. This audio was created with async.com. Unter Freunden Weipi. Jetzt brauchen wir es eigentlich gerade mehr trinken, weil jetzt muss es gut schmecken. Jetzt muss es gut schmecken. Sehr zum Wohl. Prost. Hält's, was es verspricht, Jan? Ja, ist am Anfang ganz schön... Weizenbiermäßig, aber hin raus busy herb. Also es ist... Könnte eine Mischung sein aus Weizenbierpilz. Ja, also könnte man sagen, das Weipi ist schon, also für diejenigen, die auch mal busy was anderes trinken wollen und busy, also wir haben es jetzt ja stilecht aus der Flasche getrunken. Vielleicht schmeckt es tatsächlich aus dem Glas. Besser, habe ich mir, also ich habe ja gehört, es gibt angeblich ja auch echte Weißbier-Pilzgläser, die busy sardiniert sind, sagen die Experten. Ja, das sagen die Experten. Ja, Jens, willst du was sagen? Darf ich? Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Ausnahmen am Loscherbier, die mir nicht schmecken. Ja, und die habe ich ja auch schon genannt. Es schmeckt gut, es ist süffig, es ist für den Sommer, es ist nicht so schwer wie ein Weizen, nicht so herb wie ein Pilz. Es ist gut und es ist... Ich würde behaupten, es ist einzigartiger auf dem Biermarkt. Zumindest kenne ich keine andere Mischung, die ähnlich daherkommt. Mir schmeckt's. Ne, ist auf jeden Fall mal gut. Mal eine Abwechslung, wenn man vom Alltagstrott des Biergenusses genervt ist, ist so ein Weißbierpilz auf jeden Fall gut. Jo, und ich sage am Ende nur noch, endlich. Denn ich wollte es schon mehrfach probieren. Und als haben sie irgendeinen anderen Scheiß gewählt. Na, Spaß mit Scheiß, es hat natürlich alles super geschmeckt. Aber endlich dürfen wir das Ganze mal testen, denn auf den ersten Blick hört es sich ja schon komisch an, Weißbierpilz. Ich kann das nämlich auch nicht, bin da beim Jens. Aber finde es ging ziemlich gut und ihr habt das super beschrieben. Da kann man nichts mehr hinzufügen. Ich mir das ausgesucht habe heute. Ja. So, dann wäre eigentlich für mich die Frage, Jan, bist du bereit für den Fragenhagel? Kann man jemals dafür bereit sein? Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber man kann sein Bestes geben. Das ist mein Motto. Ich bin auf jeden Fall heiß. Die Regeln als Hardcore-Poddy kennst du ja. Definitiv. Also 7 schnelle Oder-Fragen. Du musst ohne zu denken, das dürft ihr also auch wie immer, einfach fangen, schnell antworten. Und es gibt vielleicht auch hier eine Neuerung. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, nicht jede Frage wieder zu kommentieren, wie zuletzt, weil dann geht ja ein bisschen die Schnelligkeit verloren. Mich würde es überraschen, wenn das diesmal funktioniert. Doch, es funktioniert, denn jetzt kommt die Neuigkeit. Wir machen danach, können wir ja so eine Nachbesprechung, eine Analyse machen, wenn ein paar kontroverse Antworten. Also ich schreibe was mit, wenn mir was kommt. Mach das. Ja, so der Plan. Und so können wir es, glaube ich, auch ausführen. Na ja, dann. Ne? Also Jan, bist du bereit? Definitiv nicht, aber schieß los. Alles klar. Seppel Super 7. Was gelingt dir schneller für die KSG? 10 Tore oder 100 Spiele? 100 Spiele. Gitarre oder Klavier? Gitarre. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Gar nicht. Lieber mit dem Kipper zu Helene Fischer oder mit mir zu Lady Gaga? Mit dir zu Lady Gaga? Gladbach deutscher Meister oder die SPD, oder SPD-Bundeskanzler? SPD-Bundeskanzler. Emily in Paris oder Wapo Bodensee? Wapo Bodensee. Lebenslang 02er Kölsch oder 05er Hülsen? Da muss ich kurz zwischenfragen. 05er Hülsen, egal, also egal unterschiedliche was, geht Sorten, nur um die Größe. Dann 05er Hülsen. Und zuletzt Acoustic Rover oder Summer Creek. Ich hoffe, mein Bruder nimmt es mir nicht zu übel, Summer Creek. Zusatzfrage. Ja, nein? Ja, dürfst du? Mathe oder Deutsch? Deutsch. Wie oft kommt der Buchstabe O im Wort Zahlungsaufforderung vor? Einmal. Genau, und noch einmal werde ich dich daran erinnern, dass du deine Rechnung für deine Werbeschalte noch nicht bezahlt hast. Boah, ich weiß aber. Ein Trick, Lange. Das war ein echt guter Trick. Ja. Ich wusste nämlich, er nimmt Deutsch. Das ist. Und ich weiß zwar nicht mehr, was die Rechnung war. Ich glaube, 3x61 oder genau. So. Genau, das Problem ist aber auch, du hast gesagt, das machen wir, wenn wir uns wieder zusammen sehen, stimmt, was wir nicht getan haben. Stimmt. Also. Stimmt. Ich muss den Ball leider zurückspielen, auch wenn ich das selten gut kann, aber gerade eben funktioniert es. Auch sehr gut, Jan. Kompliment. Ja, dann liegt es natürlich wie immer am Jens, der sich so rar macht bei den Spieltagen. Das kriegen wir hin, vielleicht diesen Sonntag, wir werden es sehen. Und da wären wir nämlich nochmal ganz kurz bei dem Thema Laufschule Frische. Du bist ja auch dort CEO. War denn der Werbespot eigentlich erfolgreich? Ja, definitiv. Ich kann mich kaum halten vor Neuankömmlingen. Vor allen Dingen auch interessanterweise, das spricht wahrscheinlich auch für euren Podcast, nicht nur seitens der KSG, wo sich doch der ein oder andere mit falschem Namen, aber man hat es ja dann trotzdem sehr schnell erkennen können, dass sie von der KSG kommen, angemeldet haben, sondern auch dann ganz viele aus Erbstadt, Keichen auch, sehr überraschend, das hat mich gewundert. Aber gut, die sind ja auch auf dem absteigenden Ast, da ist mal so wie sie Laufschule nicht so verkehrt. Nee, läuft gut. Also sie rennen dir die Bude an. Sozusagen, ja. Kommen nicht immer bis zu mir, weil die vorher, aber das Problem ja so wie sie dann. Ah ja, wunderbar, da hat sich das ja gelohnt. Ja, Jens. Ich finde das klasse, dass du jetzt hier ein neues Kapitel oder sag mal, ein neues Thema, wir gehen in die Analyse mit reingebracht hast. Das könnte jetzt unser neues Behind the Scenes werden. Das ist, schließt ja den Ganzen quasi an, nahtlos. Ja? Und ich habe mir ein bisschen was mitgeschrieben. Bei deiner Frage. SPD-Bundeskanzler oder Borussia Mönchengladbach deutscher Meister? Du hast ja gefragt, was dem Jan lieber wäre. Die Frage, die ich stelle, was könnte theoretisch früher passieren? Also da brauchen wir schon bei beides ganz unterschiedlich. Also unwahrscheinlich. Also unter den momentanen Gegebenheiten glaube ich eher an den SPD-Bundeskanzler, weil, also wenn Gladbach so weitermacht, sind wir ehrlich, die haben nur Glück, dass der Rest schlechter ist, der da unten steht. Also, ja, ist ja bei der SPD genauso. Ja. Dann Baden-Württemberg-Wahl und so. Ja, gut, Baden-Württemberg, gell? Immer Home-Country, Baden-Württemberg, wie der Oettinger immer so schön gesagt hat. Hey! Ja, da ist er. Genau, der. Ja, also bringen wir es auf den Punkt. Es ist für beide nett rosig im Moment und die Vorstellungskraft muss schon groß sein, um sich beides vorzustellen. Ja, das ist schön zusammengefasst. Dürfen wir eigentlich politisch werden im Podcast? Oder? Nee, wir sind ja ein Kulturpodcast. Nee, wir dann dürfen, wir alles. Im Zweifelfall gehört zur Meinungsfreiheit. Ja. So ist es, wir machen ja auch keine Werbung. Das Gute ist aber, dass unser Podcast nach der Kommunalwahl ausgestrahlt wird. Also alles das, was wir jetzt sagen, nimmt keinen Einfluss mehr auf unser Podcast, was erwähnen sollen. Können, dürfen. Außer wir bringen heute Abend direkt. Außer wir bringen den heute Abend direkt. Dann hätten wir es vielleicht beeinflusst. This audio was created with async.com. Dann hätten wir es vielleicht beeinflusst. Jan, du bist, glaube ich, also zumindest nehme ich es das erste Mal wahr, dass du politisch in Erscheinung trittst bei der Kommunalwahl. Ist es dein erster Auftritt oder habe ich es vor? Nee, ist richtig. Also in der Kommunalwahl selbst ist es das erste Mal. Ich war tatsächlich schon mal vorstandsmäßig aktiv auch in der SPD. Nee, das ist auch schon ein bisschen länger her. Ja, und jetzt ist es halt so ein bisschen der Versuch, mal neue Gesichter und ein bisschen frischen Wind. Das ist, ja. Es gibt auch einen, der heißt Jan Fischer oder so. Jan Fischer? Fische. Genau, ja, das ist, also ich bin mal gespannt. Ja. Vielleicht ist da auch so ein bisschen die Wählerwanderung zwischen den beiden Personen. Ja, es kann ja kumuliert und panaschiert werden. Genau. Ja. Vielleicht denken sie auch, warum steht der Zoma drauf? Ja. Dann kreuzen wir sie alle an. Schiebung. Und ich habe kurz überlegt, ob wir den Pottis erklären, was Kumulin und Panasch... Aber es hat mal kommt. Nee. Ist aber so wichtig ist immer, ohne die zu wählen, weil die haben eigentlich keinen Bock. Ja, gerade. Die wählen mal gerade. Aber ich habe, um Jans Politikkompetenz auch so ein bisschen mal abzufragen. Oh Gott. Hätte ich jetzt auch drei Fragen mitgebracht, die ich jetzt einfach mal ganz offen stellen würde, weil die wird sie dich sicherlich auch den ein oder anderen Potti interessieren. Ja. Schieß los. Da kommt der nach der Kommunalwahl, kommt der raus. Ja, genau. Ist quasi umsonst, aber für alle anderen wissen jetzt, ob die Stimme ungültig ist oder nicht. Erste Frage, Jan, darf man betrunken wählen gehen? Ich würde sagen ja, weil wer soll es merken? Also wenn du jetzt nicht gegen die Tür dreimal rennst, dann... Und genau so ist es. Man darf's und es sei denn, du randalierst im Wahllokal. Dann wirst du das Wahllokal verwiesen. Die Wahlordnung habe ich ja studiert, sozusagen. Damit also dürften wir alle noch wählen. Können wir am Samstag einen Schlag machen und dürfen es noch wählen. Morgens um 8. Sensationell. Ja. Zweite Frage habe ich. Darf ich mein Kreuz mit dem Lippenstift machen? Das ist, glaube ich, nicht erlaubt. Die Antwort ist falsch. Tatsächlich, solange das erkennbar ist, darf ich jeden Stift nehmen. Sogar den Lippenstift. Ich sag mal, beim Kumulieren und Panaschieren, bei den kleinen Kästchen, da wird's schwer mit dem Lippenstift. Aber theoretisch dürfte ich's. Ja. Und die letzte. Was hast du für einen Lippenstift? Zart Rosé. Okay. Sieht doch gut aus. Fällt nicht auf. Ja. Und die letzte Frage: darf ich ein Selfie in der Wahlkabine machen? Das wüsste ich. Das wüsstest du? Ich hätte gesagt: ja, wenn man aber nicht deinen Stimmzettel sieht. Finde ich auch die sinnvollste Antwort. Danke. Aber es ist nein. Die Antwort ist nein, weil aber der Instagram-Influencer, wie heißt das, also der von heute, der macht ja auch, wenn dann nur mit Stimmzettel. Sonst ist ja quasi die ganze Botschaft weg, die er vielleicht, also darf man nicht. Ja. Oh ja, so viel zur politischen Bildung für heute. Um nochmal ganz kurz auf deine Lippenstift-Geschichte zu sprechen zu kommen. Das ist total interessant, dass du sagst, man darf das mit jedem Stift, weil ich habe schon ganz oft Wahldienste gemacht, ne? Also da von morgens bis abends gesessen und dann die Wahlscheine ausgegeben und zurück. Und jedes Mal, ob das jetzt Kommunalwahl, Bundestagswahl, Europawahl war, egal, jedes Mal kommt die Diskussion auf, warum liegen da Bleistifte? Da geht es darum, das kann man ja nachträglich radieren und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt ja sagst und du wirst dich mindestens bei Wikipedia sehr gut eingelesen haben in das Thema. Nee, der benutzt nur noch ChatGPT. Mindestens. Ist das ja quasi, also für alle die dann bei der nächsten Wahl mal Dienst haben und das hören, könnt ihr antworten, man darf mit jedem Stift. So, solange es klar erkennbar ist. Aber was war denn jetzt die Antwort auf die Frage, warum liegen da immer Bleistifte? Weil die zur Verfügung gestellt worden sind. Das ist günstiger als Kuli. Kuli. Ja, wahrscheinlich. Ja. Weil man darf nämlich auch, das ist ja quasi die Idee, man kann es wegradieren, wenn man ein falsches Kreuz setzt und es merkt, ach je, darf man sogar einen neuen Wahlzettel beantragen. Da muss der aktuelle aber in aller Öffentlichkeit zerrissen werden und man kriegt einen neuen Wahlzettel. Mhm. Also wenn du beim Kumulieren und Panaschieren auf einmal, wie viel sind es, 32 Stimmen? 31. Ja, ja, bei 32 wärst du falsch. Ja, genau. Ja, 32 Kreuze gemacht hast und sagst, oh, das ist blöd, dann kriegst du einen neuen Zettel und kannst von vorne kreuzen. Nicht schlecht, so kriegst du da. Du machst wieder 32. Ja. Wie viele neue kriegst du da? Gibt es ein Limit? Oder? Das sollten wir klären vielleicht noch. Ja, machen wir für den nächsten Podcast. Vielleicht, ja. Ich probiere es einfach am Sonntag mal aus. Ich nehme mir einen Kaffee mit, ein Stück Kuchen und dann kumuliere und panaschiere ich den ganzen Morgen. So, ich werde natürlich trotzdem nochmal die Thematik ein bisschen in irgendwas anderes lenken, weil genug Politik für heute. Was gab es hier noch Gutes? Ich wollte noch ergänzen, vielleicht fragt sich der eine, was hier Acoustic Rover, Summer Creek, was will denn der Langer eigentlich hier? Das sind deine beiden Bands, mehr oder weniger. Ne? Einmal mit deinem Bruder, einmal mit zwei Kollegen. Einmal covert ihr nur, einmal selbst geschriebene Songs, korrekt? Das ist absolut korrekt. Du bist ja, kann man ja auch sagen, ich oute dich mal ein bisschen, einer der größten Fans von beiden Gruppen. Groupie, ja. Row Zero. Ich wollte es jetzt sagen, aber schon. Ja, ich sag's. das ist schon mal geil. Dann muss ich sagen, was hast du hier? Wapo Bodensee, das gefällt mir gar nicht als Antwort. Das wollte ich nochmal als Emily in Paris-Fan erwähnt haben. Das ist so ein Trauma. Und dann freut es mich allerdings trotzdem, dass du dich für mich entschieden hast und wir auf ein Lady Gaga-Konzert gehen. Die Frage war aber, liegt es an mir oder liegt es an Helene Fischer? Oder an beiden. Kann ja auch sein. Ich habe Helene Fischer schon live gesehen, aber Lady Gaga noch nicht. Ach so, aber Jens wolltest du nicht. Das wäre die korrekte Antwort. Ich so als mit Abstand Ältester hier am Tisch. Wer ist denn Emily Paris oder wie auch immer? Muss ich das? So, Netflix-Serie. Die kann man sich mal als aufgeschlossene Persönlichkeit antun. Ja, das ist sehr schön. Ich kann kurze Side-Story erzählen. Denn die wievielte Staffel war das jetzt? Die dritte? Die zweite? Nee, die vierte. Scheiße, nee, die fünfte oder die sechste kommt doch jetzt. Ach, was weiß ich. Die vierte war es. Die keine vierte. Ahnung. Ich könnte einen Telefonjoker jetzt anstellen. Vier war es. Zumindest meine Frau guckt das auch. Und durch Zufall haben der Lange und meine Frau festgestellt, am Weinfest, glaube ich, war das hier in Bünstadt, vom Gesangverein. Werbung ist dieses Jahr auch wieder. Sehr empfehlenswert, kommt vorbei. Also das Weinfest. Festgestellt, dass sie das beide gucken und haben dann ausgemacht, dass sie die neue Staffel zusammen gucken. Und das war bei uns zu Hause. Und ihr habt es auf zweimal aufgesplittet. Ja. Bei dem ersten Mal habe ich noch in geistiger Umnachtung euch bekocht, weil ich das im vollen Kopf versprochen habe. Und sehr gut. Läuft, was oder? Gab's? Lange war's gut. Das war gut. Es gab Pizza auf jeden Fall und Vorspeise gab es so Schinken-Käse-Croissants selbst natürlich hergestellt. Ja, ja. Also schon. Genau. Ja, und das deswegen habe ich mich für die Wapo Bodensee entschieden, weil das so ein bisschen Traumata jetzt so ein bisschen. Sebastian, was bist du für ein Jahrgang? 92. 92. Kennst du One Piece? Ja. Guckst du das auch? Das ist eine neue Netflix-Serie. Nö, aber kenn ich. Ja. Ist aber auch. Jens wollte mal kurz erzählen, dass er Netflix kennt und da auch so ein paar Serien schon mal gesehen hat. Ja, aber ich kenne ja weder das eine noch das andere. Ah. Aber weil wir gerade bei Frauen waren, die... This audio was created with async.com. Ja, aber ich kenne ja weder das eine noch das andere. Ah. Aber weil wir gerade bei Frauen waren, die irgendwelche Serien gucken, die der Mann nicht mitguckt, kam ich jetzt auf One Piece. Und ich dachte, vielleicht ist Emily Paris... Das wäre andersrum. Das ist dann eher eine Serie, die eventuell eher vom weiblichen Publikum geschaut wird und ich als Mann es trotzdem schaue. Die Emily? Ja. Ach so, okay. Weil ich offen bin für alles. Ja, das halten wir hier fest im Podcast. Ja. Genau, und dann geht zwar nie an dich eigentlich die Fragerunde, Jens, aber was wird dir denn schneller gelingen eigentlich? 10 Buden oder 100 Spiele? Würde mich mal interessieren. Ja, 10 Buden sind 3 Spiele, also 10 Buden. Okay. Ja, bescheiden wie immer, bescheiden wie immer. So, was haben wir noch vorbereitet? Eigentlich nicht viel. Ich hätte jetzt, wir hatten irgendwann mal, glaube ich, angekündigt, so eine Faschingsfolge zu machen. Bis jetzt haben wir natürlich noch gar kein Fasching thematisiert. Deswegen würde ich da gerade die Kopfmarkerie. Wie waren die Faschingskampagne eigentlich so rückwirkend? Fandst du sie erfolgreich? Gelungen? Hat es Spaß gemacht? Oder alles scheiße und du bist ausgetreten? Es war kurz. Ja? Ja, ja, definitiv. Nächstes Jahr wird es noch kürzer, weil nächstes Jahr ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, am 10. Februar, Aschermittwoch. Aha. Ja, komm, da grätsch ich mal rein. Hol uns mal ab. So, wie ist denn der Ablauf vom Fasching? Vor allem hier vom Fasching. Wie also kann ist ich ja mir so, das vorstellen? Du hast ja traditionell 11.11. ist ja quasi Eröffnung. Da ist es normalerweise so, sollte in diesem Jahr schon stattfinden, Rathaussturm. Jetzt ist die Stadtverwaltung ja umgezogen in Ilmenstadt und irgendwie hat die Kommunikation von Ilmenstadt zwar nach Keijen funktioniert, aber nicht nach Bönstadt und Assenheim. Deswegen waren wir leider nicht da. Das soll im nächsten Jahr anders funktionieren. Da geht es normalerweise los, das ist dann so traditionell die Schlüsselübergabe, da stürmen die Narren und Närrinnen das Rathaus und ab da regiert eigentlich dann so der Fasching. Dann passiert aber tatsächlich vom 11.11. an erstmal bis Anfang des nächsten Jahres nicht so viel. Ja, und dann geht's halt los, ne? Dann haben, also wir hier haben jetzt ja dann zwei große Sitzungen. Wir haben zwei Kinder- und Jugendsitzungen. Wir haben Kinderfasching, dann an Aschermittwoch traditionell Heringsessen. Also da ist schon Schlag auf Schlag. Wir besuchen natürlich auch ganz viele andere Vereine, die Sitzungen haben. Florstadt, Assenheim, Erbstadt, Keijen. Wir wollen, glaube ich, auch das erste Mal nach Mölln nächstes Jahr auf eine Sitzung. Und ihr seid auch bei den Umzügen dabei? Genau, Umzüge, ne? Faschingssonntag in Wölversheim, Faschingsdienstag in Stammheim, auch schon seit ewig und drei Tage. Jetzt sind wir wirklich dran, auch endlich wieder mal einen Wagen auf die Beine zu stellen, dass wir nicht nur als Fußgruppe da mitlaufen, sondern mit Wagen so das richtig. Wär, und das wäre geil. Da sollten wir vielleicht aufgrund unseres Jubiläums 2027 die Fußgruppe übernehmen. Dann laufen wir hinter dem Bündchen der Wagen. Oder ich dachte, ihr macht dann den Podcast während im Umzug oben auf dem Wagen. Das beides ist möglich. Beide, ja. Also ja. Teile laufen und wir nehmen das Ding auf. Ja. Live. Vielleicht. Vlog. Vielleicht können ja sogar deine Schüler von der Laufschule dann ihre erste Trainingseinheit da machen. Oh, die Umzüge sind lang. Also und ich habe die das noch nicht. Ja, da muss ich dann schon die nehmen, die dann im dritte, vierte Jahr da sind. Ja, okay. Weil ich bin ja dann auch auf dem Wagen. Ich kann ja nicht dann alles gucken, dass das da funktioniert. Also wenn da irgendwas passiert, ist das natürlich schwierig. Aber ja, vor allem nächste Woche kommt also, ja. Ja, ja, dann, eben. Dann gibt es wirklich Bösverletzte. Ja, nee, das ist so dann... die Kampagne, natürlich ist es so, hinter den Kulissen wird, ja, na, ich sag mal jetzt, glaube ich, in den Kinder- und Jugendgruppen nach den Osterferien, bei den Erwachsenengruppen nach den Sommerferien, natürlich dann schon mit dem Training begonnen. Also es ist ja ganz viel, was da im Hintergrund passiert. Die Büttenreden werden geschrieben, die Tänze werden einstudiert, etc. Also da passiert natürlich ganz, ganz viel. Ich mache da mal auch als Hauptvorsitzender Werbung. Wer Spaß und Lust hat an Showtanz oder auch an Gardetanz oder ähnlichem, dann meldet euch gerne bei uns. Also gerne auch Männer Langer, wenn du noch irgendwie Gardetanzen willst. Es ist schön, dass wir gerade beide Langer angucken. Ja, das ist schon, ja. Gut, das ist der Einzige, der sich von uns auch noch gut bewegen kann. Absolut. Und wenn du ihn mal er hat ja 90er Baujahr, bei uns ist Netman ja. 9 da. Also von da aus ist unser Zenit. Und wenn du ihn mal in Fahrradklamotten siehst, dann weißt du auch, der Mann ist drahtig, der kann sich auch noch bewegen. Und der kann enge Klamotten tragen. Ja, absolut. Da kann sich, naja, ich sag jetzt nicht, aber, ja, du wärst, aber deswegen falsch Rat. Du würdest eine gute Figur machen da. Ja, das ja, also kann wer sein, da wird aber nicht passieren. Zeit und Lust hat, Spaß hat, gerne einfach sich melden auf unserer Homepage wissegickel.de. Gibt es alle Ansprechpartner, da gibt es eine Übersicht aller Gruppen, von Kinder-, Jugendgruppen, Erwachsenengruppen. Wir freuen uns über jeglichen Zuwachs, logischerweise. Denn davon lebt es ja natürlich auch. Ja, genauso wie bei uns, ne, ist es bei euch ja dann nicht anders, ohne irgendwie die Mitglieder und die Freiwilligen, funktioniert es nicht, wenn wir eh gerade bei der Werbetrommel sind, was gibt es sonst so für Termine, die ich jetzt noch neben dem 11.11., wenn es wieder losgeht, beachten muss, ist nicht hier eure hilf mir weiter, 90er Party, genau, die 30. Kann, genau, sagen? Das ist das so, was wir außerhalb... der Kampagne im Prinzip veranstalten ist Tanz in den Mai, also am 30.04. Traditionell 90er-Party im Bürgerhaus. Ich hoffe auch in diesem Jahr. Und ja, ist immer sehr, sehr erfolgreich, macht sehr viel Spaß, immer gut besucht. Freuen wir uns natürlich, kommt da vorbei. Wir probieren uns auch immer noch die Getränkepreise so human zu halten, wie es möglich ist. Das ist ja auch mittlerweile ein bisschen so das Problem, wenn man weggeht, was wir so festgestellt haben. Also wir probieren da ja, noch im Rahmen zu bleiben. Und ja, ist immer eine super, super Party, macht immer viel Spaß. Ansonsten, wenn ich noch über den Vereins-Karnevalsabteilungsrand blicke, 29.08. ist Weinfest von der Chorabteilung. Dieses Jahr nicht im Bürgerhaus, sondern beim Kai auf dem Sonnenhof. Also wir probieren ein neues Format aus. 1. Mai natürlich auch, ganz wichtig, auch an der Festwiese bei der Feuerwehr. Auch da seit letztem Jahr ja auf der Festwiese, auch da hoffentlich bei schönem Wetter. Kommt vorbei, stimmt, es gibt Maibowle, Apfelwein selbst gemacht, verschiedenste Loschergetränke. Wird schön, gibt natürlich auch was zu essen. Und dann haben wir in diesem Jahr noch, um jetzt die Werbeblock abzuschließen, Chorkonzert. Wir machen alle 2 Jahre ja Konzert. Das findet am, oh Gott, jetzt bin ich super als erster Vorsitzender und Chorleiter super vorbereitet, 26. und 27. September, meine ich. Ich spick mal ganz kurz. Spick du den Kalender und an der Stelle soll ich auch Potties direkt eintragen, die ganzen Termine in den Kalender. 26. Ja. und 27. September, also Samstag und Sonntag im Bürgerhaus. Das Thema wird ganz grob Weltreise, Reise, so in dem Stil wird das Konzert ablaufen. Wir haben auch eine super Sängerin, die sich mit jedem Detail um die Deko kümmert. Also das sieht immer super aus, dann auch im Bürgerhaus. Man fühlt sich sehr, sehr abgeholt und man taucht richtig in die Welt ein. Also ich kann es nur empfehlen. Alle Termine findet ihr natürlich auch entweder auf wissegickel.de oder sängerlust-böhnstadt.de. Ansonsten fragt hier die beiden Jungs oder mich, ist gar kein Problem. Die Schwärmerei kann ich tatsächlich, also vom Chorkonzert kann ich nur bestätigen. Ich war beim letzten Chorkonzert Colorado, hieß genau. es, da. Und es ist wirklich so, dass es von A bis Z stimmig ist. This audio was created with async.com. Es ist wirklich so, dass es von A bis Z stimmig ist. Ich habe da eine ganz entscheidende Frage, Jan. Ja. Ich habe mich bei gefühlt 4 von 6 Liedern, die ich mitkriegen konnte, zurückgehalten, was das Thema Mitsingen und Mitklatschen anbelangt. Macht man es nicht oder hätte ich der Stimmung nochmal einen Schub geben, wenn ich lauthals mitgesungen hätte? Ich frage mich auch schon mehr, wer, ne? Ja, man hört es ja nicht so, wer da schief mit Problem hinterkommt. Nein, prinzipiell ist es, also du hättest die Initialzündung sein können. Ja. Also ich sag mal, es kommt so ein bisschen immer auf die Literatur an. Die Literatur, die wir machen, wir sind ja, also Böen Canto, so heißt ja der Chor, wir haben jetzt ja wirklich die Schiene gemischter Popchor eingeschlagen. Und wir singen ja eben auch Literatur, die aus dem Pop-Bereich kommt. Deutsch, Englisch, verschiedene Sprachen, auch wie gesagt auch von alten Schlagern. Sierra Madre haben wir, glaube ich, damals ja auch gesungen zum Beispiel, aber bis hin zu Dorfkind und auch Coldplay und so weiter. Natürlich mitmachen. Also, weil das zeigt uns auch, dass es ankommt. Ja? Ich weiß, Klatschen ist in Deutschland immer ein bisschen schwierig, ja, weil das sehr gerne auf 1 und 3 gemacht wird, so, weil man das so kennt. 2 und 4 wäre optimal, aber da will ich mal, genau, oder einfach auf alle, ja, dann ist super. Okay, ich merke schon, also gut, dass es kein Vlog ist, hier wird ja, genau. Schattenklatschen zu betreiben. Wie diese Affen im Kopf da. Ja. Nein, also definitiv mitmachen, weil das ist das, was wir ja auch erreichen wollen, ne, dass es überschwappt, dass die Leute, dass das, was wir machen, das, was wir singen, die Leute erreicht und dann, dass man gar nicht drüber nachdenkt, ach, ja. Darf ich jetzt oder darf ich nicht, sondern einfach, es hat mich einfach überkommen. So. Lange bist du da an dem Wochenende? Wann? Dann gehen wir. Ja, das ist gut, du hast gut ja, zugehört. Ja, ich war, ja. Ja, ja, ich bin da. Ja, so. Dann Jan, habe ich den Kopf nochmal gekriegt. Dann, Jan, versprechen wir dir hier in die Hand. Wir zwei sind da und wir zwei klatschen so, dass jeder sagt, naja, wenn die zwei klatschen, kann ich auch klatschen. Genau. So, genau. Auf 2. Die anderen wissen wahrscheinlich nicht genau. Nee, 2 und 4. Nein, 1 und 3. Auf 2 und 4. 2 und 4. Ja. Also ich bin der, der immer klatscht. Genau. Ja, der immer klatscht. Wahrscheinlich ist das Problem, die so. Leute wissen nicht, bei wem sie mitklatschen sollen von euch beiden. Ja. Ja. Mit Blick auf die Uhr, und mit Uhr meine ich mein Loge Weißbierpilz, das ist nämlich leer, würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Oder was meint ihr? Ich hätte eine Abschlussfrage eventuell. Ich hätte auch noch eine Abschlussfrage. Dann machen wir zwei. Aber wollen wir zwei Abschlussfragen? Aber dann sprengen wir den Zettel. Das ist mir scheißegal. Es macht nämlich auch Spaß. Wir sind, glaube ich, sehr geil wieder reingekommen nach der Winterpause. Absolut. Und wenn man dabei ist. Ist man dabei. Ist man dabei. Macht doch Spaß hier. Man kann ja auch sagen, man hat einen dankbaren Gegner. Bei uns ist ja ein dankbarer Gast. Den musste fast bremsen. Ja. Das finde ich gut. Nee, aber genau mit dem Engagement. Lieben wir unsere Gäste. Meine Abschlussfrage wäre eigentlich nur, was war denn so dein Highlight der Faschingskampagne oder der ganzen Termine? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das musste mitgemacht haben oder ist es alles schee? Muss ich so ein bisschen aufteilen, glaube ich. Also, weil du sagst, so was ist mein Highlight und das muss man mitgemacht haben. Ich glaube, das sind so zwei unterschiedliche Sachen. Also einmal, was muss man mitgemacht haben, kommt zu unseren Sitzungen. Also ich finde, es ist immer, die Stimmung ist super. Das ist für mich immer ein Highlight, weil man dann merkt, wofür man sich dann irgendwie ein Dreivierteljahr den Arsch aufgerissen hat. Und die Resonanz kriegt und die Stimmung super ist. Und dann einfach, und das, glaube ich, ist, gilt jetzt nicht nur für uns, ob das jetzt Chor, Fasching oder auch Fußball ist. Das ist die Gemeinschaft, die dann einfach da ist, die man dann einfach spürt. Dieses Zusammensein, Zusammenfeiern. Auch dann einfach dieses, man hat was geschafft, man hat was selber irgendwie produziert und auf die Beine gestellt, das ist super. Entschuldigung, ich muss noch gerade lachen, weil ich nicke immer so wie ein Depp. Das sieht, aber das sieht ja eh keiner, ist total bescheuert, aber die ist, ja, sehr gut, mach weiter. Aktiv zuhören. Ja, also das ist so das, was ich sage, das müsste man mitgemacht haben, unbedingt. Ja. Mein Highlight war für mich persönlich so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, aufgrund kurzfristiger Absage musste ich oder habe ich kurzfristig noch 5 Tage vor der ersten Sitzung einen eigenen Programmpunkt noch auf die Beine gestellt, weil wir noch einen brauchten zur Überbrückung wegen Umziehpausen und so. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht und das war so ein bisschen mein Highlight, weil das am Anfang irgendwie so ein bisschen sehr stressig war und ich, natürlich, ich habe gesungen, das ist jetzt kein Geheimnis, weil viel mehr kann ich ja dann auch nicht. aber ja gut, die Laufschule konnte ich nicht aufhören, das hat ja nicht funktioniert. Nein, es hat aber dermaßen viel Spaß gemacht, auch weil die Resonanz einfach so gut war. Und das war mein persönliches Highlight, weil das echt, okay, ja, echt gut war. Ja. Vielleicht soll die Laufschule tanzen. Vielleicht können wir das einbauen. Das aber von dann tanzen wir ja. Ja. Ich sag ganz verrückt, gab's jetzt noch gar nicht. Krass, ja. Ich würde sagen, Jens, mach du mal eine Tanzschule auf und noch eine gute Idee, eine Videothek. Eine Videothek. So, du hast noch eine Abschlussfrage, Jens. Ja, ich wollte, wir sind jetzt bei der Laufschule. Der Jan war ja mal gern gesehene Rechtsaußen hier bei der KSG. Meine Abschlussfrage war, weil wir noch gar nicht über Fußball gesprochen haben, zumindest über, na doch, über Karneval haben wir gesprochen und wir wissen, dass Karneval, das wissen wir jetzt alles, mal zur KSG gehört hat. meine Abschlussfrage, Jan, reißt die KSG das Ruder rum oder... Redst du von der ersten oder von der zweiten Mannschaft? Ja, von der ersten. Achso. Ja. Die zweite ist ja ruderlos unterwegs. Und das ist ruderlos? Ja, ich musste nachfragen, weil das ist eine ruderlose Frechheit, wie die spielen. Nein, die Frage musste ich stellen, weil, wisst ihr ja wie ich, ne? Ich bin ja, mein Herz ist immer ein Reserveherz, logischerweise. Ja. Für mich hat es ja nie für die erste Mannschaft gereicht. Das merkt man spätestens beim Lauf am Sonntag. Nein, deswegen muss ich fragen. Ich denke immer gerne an die Reservezeit zurück. Nein, also ich glaube schon, dass sie es schafft. Also wenn die Mannschaft es schafft, auf dem Platz sich am Riemen zu reißen, dann kann das funktionieren. Wenn sie das nicht schaffen, dann nicht, wie jetzt letztes Spiel, als wir, was war es, 7-0, glaube ich, gewonnen haben. Und dann trotzdem bei jeder, ich nenne es mal, fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung, die keine fragwürdige war, sich dann aufgeregt wird, obwohl man 6-0 führt, finde ich halt, muss nicht sein. So, und wenn du das schaffst abzustellen, auch gerade bei Spielen, wo es eben eng wird, wo vielleicht auch der Gegner eklig spielt und der Schiri vielleicht von 3 Entscheidungen 4 falsch pfeift, dann dich beherrschst und dich konzentrierst und das nach vorne bringst, dann schaffen wir den Aufstieg. Wenn das nicht klappt, wird es eng. Welch ein fundiertes sportliches Schlusswort. Ich glaub, ja, weise Worte und das sollte sich die Mannschaft auch wirklich hinter die Ohren schreiben. Also ich glaube, das ist der Weg zum Erfolg, ja, der Schlüssel. Ja, wir zwei Experten haben sich ja quasi schon eine Liga höher gelabert. Ja, da wurden wir ja auch. Ich glaube, Katze war aber auch mit dabei. Ja. Da waren wir können schon das noch ein paar in die Scheiße reiten. Ja, ja. Aber gut, machen wir den Deckel drauf. Noch können wir es, glaube ich, splitten auf 2 Teile. Deswegen müssen wir uns beeilen, Leute. War schön. Ich danke euch. Danke, Jan. Wir danken dir. Also war hat mir eine Freude gemacht. Und ja, Haben wir noch was? Bis zum nächsten Mal, Leute. Ne? Tschüss, bis dahin. Tschüss. Kreisliga und Kaviar. Großer Fußball im kleinen Rahmen. Der Fußball-Podcast der KSG Bönstadt. This audio was created with async.com.